traurig. Ziemlich jung, dieser junge Mann, und traf dann dieses Mädchen, an das kam keiner ran. Er wollte es haben und tat alles für sie. Karriere, Geld. Dann auf einmal war es anders, schon nach Jahren, das Haus zusammen längst gebaut, die Kinder schon auf Bahn. Ganz ungehemmt. Ganz ungehemmt. Als Erklärung dann darf er sich empören. Hey, du hattest doch die Zeit, ich wollte dich nicht stören. Mir war das Geld und alles wichtiger als ich. Deswegen dieser Strich, den brauchte ich. Deswegen dieser Strich, den brauchte ich. Schade, dass du dieser Mann bist.